ins Wasser, also hört's mal zu. Habt ihr schon gehört von der Leopold Bauer? OMX, ich seh, spielt dort eine große Rolle. Bei einer gibt's immer Speisen, die frisch sind. Yoshi, Burger, Spare Ribs, Wiener Schnitzel. Für 10 Personen gibt's die Mistglocke des Schreckens. Wollt's ein Blatt? Lasst es euch schmecken. Das Original seit 1996. Der beliebteste wird's mehrfach ausgezeichnet. Vom Gabelfrühstück bis zum Mittagsmenü. Der Schmankerl des Monats, was jeder will. Bärige Portionen, sphärenhafte Preise. Macht den Urlaub bei einer, mit Neck kann man reisen. Unzählige Auszeichnungen, bestes Restaurant. Weil das nur die Leopold Bauer Alm kann. Auf der Alm, da gibt's Kassen. Die Kochen mit Herz und Fest geschwind. Große Portionen in Top-Qualität. Unsere Konkurrenz ist halt jetzt original. Leopold Bauer Alm, XXL spielt eine große Rolle. Die Gastro-Szene, die nicht gerockt. Wir haben die geilsten Schnitzel der Stadt. Schillingers Gutschein als Geschenk für deine Freund, die werden sich freuen. Bei einer bist richtig für Weihnachtsfeiern und Buffet. Brüter Abende und Firmenfeiern werden immer schön bei meinem Hittenschmaus. Werd's euch nur wundern, Kümmelbraten, Gesöcks, Berries, Brotischl und Blunzen. Es liebt sich XXL, Restaurant von Jumbo Schreiner, der Pro 7 Star war fasziniert und begeistert täglich auf ein Koch im Sinn. Liebe und Herz, ein uriges Ambiente wie in die Berg. Wüsst du dein Bier, Server und Zapfen, der Fassbier kommt zum Tisch, du machst das passen. Zweimal den Titel kriegt. Auf der Alm, da gibt's Kassen, die kochen mit Herz und Fest geschwind. Große Portionen in Top-Qualität, unsere Konkurrenz ist halt jetzt original. Leopold Bauer, OMX, XXL spielt eine große Rolle. Die Gastro-Szene, die mir gerockt, wir haben die geilsten Schnitzel der Stadt. Auf der Alm.